Nummer 3. Sie rufen eine Servicenummer an und hören Folgendes. Herzlich willkommen bei Ihrem Internetanbieter Prima Online. Unsere Mitarbeiter sind gleich für Sie da. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Rechnung haben, wählen Sie bitte die 1. Wenn Sie ein technisches Problem haben, wählen Sie die 2. Möchten Sie Ihren Tarif wechseln, dann drücken Sie bitte die 3. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns bei Fragen zu Rechnungen und Tarifen auch eine E-Mail an service@primaonline.de senden können. Wir melden uns dann umgehend bei Ihnen.